nem Schluck aus der Flasche fing's an. Und das Leben eines Säufers begann. Und dann kamen ein paar wundervolle Wochen. Und wir haben nur nach Alkohol gerochen. Spiritus. Doch dann kam's, wie es immer kommen muss. Ohne Wein, ohne Rum war's kein Genuss. Weiße Mäuse sah ich dann, das Delirium begann. Mit nem Schluck aus der Flasche fing's an. Ich bin verliebt, so verliebt in eine Küchelmarkt. Das ist wahr, wirklich wahr. Ich bin verliebt in die Maid schon seit langer Zeit. Das ist wahr, wirklich wahr. Sie schenkt mir Vitamine, A, B, C, D, E. Sie heißt Wilhelmine und ist aus Jelassee. Ich bin verliebt, so verliebt in eine Küchenmarkt. Das ist wahr, wirklich wahr. In English, I do it. I'm in love, so in love with a kitchen girl. And that is true, yes, very true when I say it's good. I'm in love, so in love with a kitchen girl. Really? And that is true, yes, really true when tell I say more, I tell you more. Well, she gives me vitamine, A, B, C, D, E. Her name is Wilhelmine. She is from Chedler, see, I'm in love, so in love with a kitchen girl, yeah. And that is true, wow. Yes, really true. Sie schenkt mir Vitamine, A, B, C, D, E. Sie heißt Wilhelmine und ist aus Jelassee. Ich bin verliebt, so verliebt in eine Küchenmarkt. Das ist wahr, wirklich wahr. Treffen Sie zwei Freunde und gar nicht zum anderen. Sag ich mal, Franzl, kochst du auch selber? Dann sagt er, freilich. Da, was kochst du da so? Sagt er, Beefsteak. Sagt er, immer Beefsteak? Sagt er, freilich, ist doch das Einfachste. Nimmst du ein Stückchen Fleisch, lass das abrasseln. Dann drehst du es um, lass das wieder abrasseln. Dann schießt zwei Cognac drüber, zwei Schlägerwitz, zwei Whisky. Du hörst, wie schmeckt denn das? Dann sagt er, das Fleisch ist nicht besonders, aber das so. Übern Samstag, übern Sonntag, packen wir unsere Koffer ein. Denn wir machen eine Spritztour in die Tschechoslowakei. In der Früh um 4:30 fangt die große Arbeit an, denn wir haben viel zum Verstecken in dem Opel-Karawan. Und dem Sitzlied 10 Transistoren und im Handschuhfach 8 Uhr. Und die Nylons drin im Auspuff hätten wir beinahe verloren. Neben mir da schwitzt der Theo, weil er fast nicht atmen kann. Den er hat für unsere Nachbarn 20 Regimentum an. Und die Mitzi hat am Busen der ist nicht zum Übersehen. Hurra, hurra. Denn sie hat nur 16 BH an und schaut aus wie die Lorraine. Und der Schwager auf sein Blutzer trägt einen riesen großen Hut. Drunter hat er 90 Bananen, das ne gar so auffallen tut. An der Grenze in Geilhauxdorf ging für uns noch alles gut. Aber drüben bei den Tschechen zog der Schwager seinen Hut. Unterm Sitzdorf gibt's ein Wirbel und ich schrei um Gottes Willen. Jetzt fangen die Transistoren, wie die Däfen an zum Spülen. Waren sie uns später einmal fragen, was wir gekriegt haben für die Wahl, können wir sagen, ganzen Haufen für an jeden waren's drei Jahre. Da gehen zwei Jäger auf die Birsch, bis sie durch den Wald gingen, auf einmal sehen's beim Gebüsch, da sind Zwölfe in der Viere stehen. So, der eine zum anderen, erst schieß ich. Und der legt da. Noch einmal. Etwas links. Rechts. Von mir kommt einer Führer mit den zwei Gewehren am Schädel. Die eine Jäger sind sie wahnsinnig. Sie gingen da als Hirsch. Da blöd wäre es sein. Voriges Jahr bin ich als Treiber gegangen. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie den Witz der Woche. Jetzt lachst du so blöd. Ich kenne ihn schon. Da kommt eine ältere Dame zu einem Kosmetikchirurgen und sagt, gehen Sie bitte, Herr Doktor, könnten Sie mir nicht den kleinen Schönheitsfehler vom Gesicht entfernen? Sagt eine Frau, auf Enthauptungen lass mich nicht ein. Österreichischer Rundfunk, Fernsehen. Nach einem Blick auf unsere Studio-Uhr, na? Uhr, ja? Sehen Sie die Sendung Karfreit mit Bild. Unser unaktueller Dienst bezichtigt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beginnen heute mit unseren Bildberichten in Wien. Die spanische Hofreitschule konnte im Ausland erneut große Erfolge erringen. Im heißen Kessel vom Bratensee, vom Würstelstand bei der Schmötz, gibt's Burenwurst, Heid und Nebana von einem Schulipizana. Hör ho, der Poteske, hör ho. Ihre Pferde sind die Besten sowieso. Und wer dieser jeder weiß, frisst er gern einen Leberkäse. Hüa-ho, Herr Podeski sowieso. Der Fremdenverkehr in Österreich ist nach wie vor im Ansteigen begriffen. Und hier die Ursachen dafür. Ja, das macht die Wiener Luft, Luft, Luft. Aus der Kapuziner Gruft, Gruft, Gruft. Und sogar im allerkleinsten Dorf ist man auf ein Festspiel scharf. Was Was kann der Karajan dafür, dass er so schön ist? Der Herbert ist berühmt und ist ein Kavalier. Und dass er im Budget nicht gar so gern gesehen ist. Was kann der Karajan dafür? Hören Sie ein Interview, was der große Meister selbst dazu sagt. Ich liebe den Piffel, den Hilbert, die Bresse, doch am meisten da liebe ich mich. Und weil ich nie auf hohe Gagen vergesse, drum ließ ich die Oper im Stich. Junge, komm bald wieder. Generalsekretär Dr. Wietheim sandte ein Telegramm an Otto von Habsburg. Herr Doktor, erinnern Sie sich noch ans 12er-Jahr? Ja, damals waren Sie noch ganz ein kleiner Bube. Herr Doktor, erinnern Sie sich noch, wie schön es war? Von Bittermann war damals noch kein Spur. In ganz Österreich fanden Werbewochen für das Bundesheer statt. Wir werben heute, liebe Leute, für das neue Bundesheer, denn es ordnete Brader ist an. Bitte Brader singen. Wir haben für jede Soldaten jetzt schon ein Gewehr und ein Auto für je 1000 Mann. In Niederösterreich fand zwischen der Freiwilligen Niederösterreichischen und der Wiener Berufsfeuerwehr ein Wettstreit unter dem Ehrenschutz von Landeshauptmann Ingenieur Leopold Fiegel statt. Die Männer mit den langen Schläuchen, die bleiben heute nicht zu Haus. Es spritzt der Polo und der Joshi sich einen Doppeliter aus. Da weht der Joshi kräftig zu Draht, da spritzt der Polo wie verrückt. Und dann im Eifer des Gefechtes haben sie in der Menge einen zerdruckt. Ein Feuerwerker mit samten Hemsutlein. Anlässlich des Kongresses der Kosmetikchirurgen sprachen wir mit einer Patientin, die sich demnächst einer kosmetischen Brustoperation unterziehen will. Wenn mein Busen wieder wird, so wird er war. Noch dieses Jahr, bestimmt noch dieses Jahr. Geht mein weißes Mieder dann mal auf, steigt auf meinem Busen keiner drauf. Denn nur in der Kürze liegt die ganze Würze. Dann hängt er nicht zum Knie, lieber Hans, und ist nur unser Kletterpanz. Tschüss. Da kommt ein Mann zum Doktor und sagt, Herr Doktor, was denn, was das ist? In letzter Zeit zieht er mir so die Hände. Also, dass ich trinken will, zu viel. Sagt er, nein, das meiste verschiedene. Treffen Sie zwei Freunde, sagt der eine zum anderen. Sagt der Herrst, was meine Freud zugenommen hat. In der ihre Unterhosen gingen schon 100 Kilo Erdäpfel rein. Für der zweite, das ist gar nichts. Ich war das letzte Mal in der Wäscherei mit der Wäsche. Hat die Wäscherin dort den Busen halt von meiner Freund angenommen und sagt, soll ich mir die zwei Hauszeit auch stärken? Und nur wenn er sich auf ihren Namen hören Sie einen Chanson ordinaire. Was? Gewöhnliches Chanson. Also über eine musikbegeisterte Dame. Ich möchte nur eines vorausschicken. Als wir gestern diese Chanson sangen, da sind vier Damen empört aufgestanden und haben den Saal verlassen. Das haben sie den Text aufgeschrieben. Eine Frau in mittleren Jahren, zwischen 70 und 80 Jahren, war voll Liebe zur Musik. Sie mochte gern Chinellen. Sie muss der Geschwollen gewesen sein. Sie war rhythmisch gut veranlagt und ihr allergrößtes Glück waren schicke Tanzkapellen. Andere Frauen lieben Pelze oder gehen gern auf Kur. und sammeln Diamanten. Schwarz, jetzt muss eine Koksbäckerin gewesen. Aber diese Dame, ihre Schwäche lag in Moll und Du. Sie liebte Musikanten. La bella, bella Musica war ihre Melodie. La bella, bella Schnusica, da ist doch nix dabei. Schon ihr erster war ein hochbegabter Solo-Jazz-Hornist. Und sie war die Trompete. Und der zweite war ein schwarzgelockter B-Klarinettist. Der machte sie zur Flöte. Und der dritte war ein großer Virtuose am Klavier. Der hat ihr was geboten. Mokko. Denn er war sehr konzertant bei Nacht und klimperte mit ihr bis 4 Uhr früh nach Noten. La bella, bella Musica war ihre Melodie. La bella, bella Schmusica, da ist doch nix dabei. Und der blonde Gitarrist war ganz famos im lauten Spiel. Er zupft bei ihr sein Liedel. Und der Geiger konnte die Saiten streichen mit sehr viel Gefühl. Und sie war seine Fiedel. Doch sein Spiel war auf die Dauer viel zu sanft und viel zu leer. Da hat sie ihn betrogen. Mit dem Bass, denn der ist größer und er wiegt ein bisschen mehr. Und hat den größeren Bogen. La bella, bella Musica war ihre Melodie. Ist ihre La bella, bella Schmusica. Ist mir der Schwein. Aber natürlich nicht. Ich möchte schon bitten. Ja, komm. Doch auch dieser Bogen hat ihr mit der Zeit zu viel gekratzt. Mehr Kolophonium, natürlich. Sie nahm den Posaunisten. Doch bei dem war ihr beinahe einmal das Trommelfell geplatzt. Drum nahm's den Komponisten. Der sprach nur von großen Quinten, Harmonie und Komponieren. Durch 21 Wochen. Doch dann hatte er das Künstlerbech, das ihm beim Dirigieren. Der Dachstock ist gebrochen. La bella Musica. Entschuldigung. Das hat die Mutter zum kleinen Franzl. Hörst du, es war so aber Zeit, dass du damit beichten gehst. Ich sagte, bitte Mutter, wir in die Kirchen reinkommt, alles leer, wenn man her da. Der schaut im Beichtsteine, liegt der Pfarrer so drin. Geht eine Uhr mit der Käden. Der kleine Bub geht hin, mutiert dem Sohn, steckt sie. Von mir wird der wach, sagt, was machst du denn da? Der Pfarrer, die Mutter gesagt, ich soll einmal beichten gehen. Ich sagte, fang an. Ich sagte, wissen Sie, Pfarrer, ich habe eine goldene Uhr gestohlen. Ich sagte, die gibst du sofort zurück. Mhm. Ich sagte, nicht mir, den, was du gestohlen hast. Sagte, der will's ja nicht. Ich sagte, dann gehalt das. Wenn ich dich heute so besehe, da brauche ich viel Fantasie, um dich noch einmal so zu sehen, so wie du früher warst, Marie. Zum Schönsein brauchst du stundenlang, da schleich ich lieber gleich ins Bett. Du wirkst mit deinem Aussehen so, dass am total die Lust vergeht. Und ich träum in einer Tour von deinen Lockenwicklern nur. Du warst gebaut wie die Lorraine, du warst voll Sex und strahlend schön. Hätt könntest du mit deinen Kurven nur am Hamburg dringen gehen. Dein Make-up war so spärlich süß, du hattest damit keinen Ärger. Hätt brauchst du für dein blödes Gefries an Lieferwohn vom Gerstenberger. Und deine Beine schlank und grad, sie waren mein allergrößtes Fable. Hätt gleichen deine miesen Schleich bei nur an alten Tierkensäbel. Dein Duft erweckte Leidenschaft zu jeder Zeit in mir als Junge. Heut duftest du nach Gulaschsaft und davon krieg ich höchstens Hunger. Und wenn ich einmal ausgehen möcht, na dann ist das sicher wieder schlecht. Und deine Zähne, o Marie, sie sind wie Sterne anzusehen. Sie kommen abends erst heraus ins Glas und funkeln dort so schön. Die Arme schlangst du einst um mich, um deine Liebe zu beweisen. Heut schlingst du einen Schal darum, denn du wirst wieder Glieder reißen. Und komm ich abends müd nach Haus, da bist du längst schon aus dem Haus. Im Eisschrank liegen ein paar Knochen, du schreibst, ich soll immer selber kochen. Du bist im Kino, weißt du, jetzt spül mit Juppie Hesters einen Film. Du hast ja stets für ihn geschwärmt, drum ist mein Nachtmahl nicht gewärmt. Und geh ins Gasthaus ich so dann, fangst du mit mir zum Kämen an. Und einmal waren deine Worte für mich wie süße Melodie. Heut ist ein blechernes Gekeife meine Schicksalssymphonie. Wie ändern sich die Zeiten schnell, drum halt der Babengeber Ruhe und red nicht weiter, wann ich schlaf, ich hör der eh schon lang nicht zu. Jetzt ist mir leichter, Mary. Wenn ich dich heute so betracht, tut mir das Herz so bitter weh. Besonders abends um 7:30, bevor ich endlich schlafen geh. Da liegst du schon seit langer Zeit. Ich seh dein graues, schütteres Haar. Da kommen mir Gedanken heut, wie schön es früher einmal war. Du warst so feurig und so nett. Heut liegst du faul in deinem Bett. Du warst so stark wie Tarzan war. Du knicktest Stahl und sprengtest Ketten. Heut liegt der ganze Stärke nur in deinem Groben und in Manschetten. Du warst mit Einstein zu vergleichen. Dein Witz und Geist war unerreicht. Heut ist vor lauter Weingeist nur dein ganzes Hirn total zerweicht. Als wir des Nachts im Mondenschein spazierten träumen vor dem Haus, stieß ich an einen Pflasterstein und rutschte dabei beinahe aus. Du riechst voll Zorn, du böser Stein. Es war an einem 12. Mai, nahmst mich in deine Arme dann und riefst zugleich den Arzt herbei. Wie schnell verging doch diese Zeit und gänzlich anders ist es heute. Wieso? Denn als ich neulich wirklich fiel bei unserem Nachbarn seinem Zaun, da war dein einziger Kommentar: Du blöder Trampel, kannst nicht schauen. Einst strebtest du nach Reichtum, ja, du wolltest Macht und Geld und Ruhm. Und heute mockst dein schiefes Gesicht, wenn ich ums Kostgeld zu dir komm. Einst warst du eine Sportsnatur, heut rätst vom Sporn in der Natur. Zum Essen trinkst du ein Fass Bier und das ersparst du dir an mir. Du stopfst so maßlos wie ein Schwein die größten Stücke in dich rein. Du glaubst wohl, dass ich gar nichts brauch. Du denkst nur stets an deinen Bauch. Und damals in Italien, es war noch unsere Hochzeitsnacht, hast du voll Spott in Pisa warst, ganz laut den schiefen Turm belacht. Wie ändern sich die Zeiten schnell? Was blieb von deinem Spott und Hohn? Der schiefe Turm doch immer steht. Doch was hab ich denn da davon? Oh, du lieber Augustin, oh, lass es hin. Eins, zwei, drei! Super! Na, da, wohl. Mit dem Ton musst du anfangen. Lasch. Mit dem Pfeifenton, ja? Nicht, mit dem Harmonika. Hodner. Ja, wir sind heute los, sing heute's Hockerbum. Wir trotzen den Wetter, den Wind und den Sturm. Paar harte Muskeln und Haar auf der Brust, das Hackeln, das ist unsere Lust. Da droben auf die Berg, da ist kein Platz für Zwerg, da brauchst du eine harte Faust, wann steh dann Kudre kaust, und steh dir nicht der Sinn, noch einer Sinnerin, wir haben da unsere Band, die hauen wir zusammen. Ja, so sind wir los, den Holzhockerburen, und müssen wir einmal was anderes tun. Da wurret man grantig, das tat uns nicht gut, das Hacken, das liegt uns im Blut. Außerdem, wann man will, und wir sehen auf Bergesfüll, da ganz um mit einem ganz Bord stehen, können wir auch schießen gehen. Und den Heul von den Knäuel, hören wir bis hin und den Stäuel, treffen dann Rolle, woll, woll, woll. Und hat ein von uns dieses Liedl nicht frei. Ja, da hört sich es auch von ganz anderen Leid. Denn in aller Welt singt man schon diesen Marsch. Und uns Holzhocker los jetzt in Ruhe. Und dann haben sie die Holzhocker etwas modernisiert. Sie haben sie die Bärd abnehmen lassen, die Haare dafür sind länger geworden. Der Fremdenverkehr ist auch immer irger und irger geworden. Dann haben sie auch nicht mehr diese alten Lieder gesungen, sondern ganz neue, Hochzinger. So. Ja, der war im Sommer drauf, Urlaub. So? So haben sie mir zurückgeschickt. Das Hockerlied, das singen wir, wie es hätte jeder kennt. Drum nehmt sich zusammen, reißt die Backen auf und spuckt sich in die Hände. Spuckt sich in die Hände, hold your hand. Wir Schlägerbuhren sind unverdorren, so war man's voll bequem. Doch dann haben wir die Beatles gehört, und da hat's uns da rein. Drum spuckt sich in die Hände, hold your hand. Braucht man schon zur Hauptsaison, kommt dann eine Lady Grey, dann spuckt man ihr in Kehl, hey, hold your hand. Man soll nicht sagen, dass wir geschirrt sind, doch schaut's her, siehe unser Vorbild brauchen wir. Da schaut's her, kein Friseur mit der Schere. Jetzt pfeift man drauf, geben die Hocken auf, wir sind eine gute Band. Das käme man ran, das Beatle schreit, wenn dann der Schöling rennt, dann holt man auf die Hände. Da treffen sich zwei Männer auf der Straße, der eine macht da so gebückt eine Arbeit, sagt, entschuldigen, Was machen Sie da? Sagt er, ich soll mir rausknädeln. Er sagt, für was? Er sagt, die Streit haben über die Erdbeeren. Sagt er, komisch, ich habe immer Zucker genommen. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie eine Parodie auf den bekannten Schlager Rote Lippen soll man küssen. Ich sah ein schieres Fräulein im letzten Autobus. Ich sah sie leider doppelt und sie kam zu dem Schluss. Meine Herr, sie sahen Jupsofen und ich sag, sie sind schier. Dabei bin ich viel besser drauf, ich bin morgen wieder nicht. Roten Wein, den hab ich getrunken, 14,4 und ganz genau. Und in so einem schönen Zustand, sie ist so eine schiere Frau. Sie wollte mich bekehren, ich drohte und fries den Schmäh. Dabei war sie ein Oberleutnant bei der Hösarmee. Heute ist das schiere Fräulein schon lange General. Und ich trink keinen Rotwein mehr, denn ich bin ihr Gemahl. Kommt sie von einem Einsatz am Abend steif nach Haus, dann hört man ihre sanfte Stimme laut im Stiegenhaus. Rotwein, den heut trinken, jetzt sind wir noch ganz genau. Roten Wein, den kaum ertrinken, 14,4 und ganz genau. Doch in den schönen Zustand schau auf keine schiere Frau. Der Fidel Castro will hier aufstehen. Irgendwann war er in Russland und fragt den Khrushchev, was er Soldat bei ihm kostet. Er sagt, 1000 Rubeln, sagt er, das ist am Steyr, fährt in die Tschechei. Fragt er den dort, was kostet ein Soldat bei ihnen? Er sagt, 300 Kronen. Sagt er, muss man noch überlegen. Kommt nach Österreich, sagt er zum Verteidigungsminister. Können Sie nicht ein paar Soldaten abgeben? Sagt er, gern. Sagt er, was kosten die? Sagt er, 1 Schilling. Da war es so billig. Ja, sagt er, das ist bei uns der Einsatz für die Flaschen. Ich darf Ihnen nun wieder unseren Oberhansel ankündigen. Hansel in allen Gassen. Hansel in allen Gassen. Er singt für Sie jetzt ausnahmsweise ein französisches... Jean-Jean. Was? Ja, das schau her. Ja, was soll ich mit denen machen? Ich weiß schon, eine Kugel. Was sing? Grüß Ihnen, Herr Kamera. Schau, der Hruschka ist auch da. Was ich von Ihnen haben will, das ist Ihr Fingerspitzelfil. Meine Haare sind so blöd, glatt als wie ein Biegelbrett. Das wächst mir zum Hals heraus, drum machen's kleine Schneckeln draus. A wunderschöne Lausalee, machen's mir, Sie wissen sehr. Bitte, Herr Friseur, nehmen's Ihnen Schere, machen's bissl klapp, klapp, klapp und schneiden's Haar mir ab. Ich leg größtes Gewicht auf was denn? Auf achtes Zicht. Ich spiel heut am Kavalier, kennst mochens was aus mir. Ich möcht heut mit an Mädel ausgehen, da möcht ich imponieren aussehen. Darum bitt sie Herr Friseur, nehmen's in a Scher, machen's bissel klapp, klapp, klapp, doch schneid's Ohr nicht ab. Ra, ra, la, la, la, la, la. Hätten's bissel Brillantin, noch sind so gut und nehmen's ihn. Schließlich mächtig Omatum, bedeuten Duften vom Parfum. Doch mein allergrößtes Glück, das ist Vella Kosmetik, wenn sie mein Gesicht beleben und ihn an edlen Ausdruck geben. Machen sie mich möglich schön, dass ich alle leid umdreht. Bitt sie, Herr Friseur, nehmen sie ne Schere, machen's bissel klapp, klapp, klapp und schneiden's Haar mir ab. Ich leg größtes Gewicht auf a gescheites Gesicht. Geht nicht! Ich spiel heut an Kavalier, kennst mochens was aus mir. An Ober! Ich möcht heut mit an Mädel ausgehen. Da möcht ich imponieren aussehen. Darum bitt sie, Herr Friseur, nehmen's in a Scher, machen's bissel klapp, klapp, klapp, doch schneiden's Ohr nicht ab. Wann's geht, Herr Kamerad, sonst geh ich zum Theo. Entschuldigen Sie, eine Frage, wissen Sie, von was die Ehestandswinkeln kommen? Wenn die Gattin immer so brav, Purle. Du wissen Sie, von was die Glotzen kommen? Schlafst schon wieder, schlafst. Das ist aber sehr brav, das ist so. Die Junge mit sie Wind, die kriegte jüngst ein Kind. Ein Lüfter. Obwohl ihr Mann hat 100 Jahre erreicht. Die Frau war ihm stets treu, drum fand man nichts dabei, dass dieses Kind dem Hausbesorger gleicht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, nur no, no. Schade um die Träne in der Nacht. Mm-hmm. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Geheim fing ein roter Mann bei der Gewerkschaft an, wurd in der Politik ein großes Licht. Oh lala! Tat mancherlei allein, da fiel den anderen ein, so rot ist selbst die größte Liebe nicht. Wiederkommen lohnt sich nicht, mein Darling, nur noch schade um die Zores in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Es hatte sich Frau Kraft an Hausfreund angeschafft, hast du gut? Denn ihres Mannes Männlichkeit ließ nach. Einst kam zu Haus sie an und fand bei ihrem Mann am Schoß den Hausfreund, welcher zärtlich sprach. Hör gut zu, du. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht, du, du. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Es tat einst ein Eunuch, ein äußerst weiser Spruch, als man ihn fragt, wie er die Frauen sieht. Na wie? Mir fehlt zum Liebesglück nur ganz ein kleines Stück, drum komponierte ich dies schöne Lied. Sing it, brother! Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, nur schade an die Frühling in der Nacht. Ei, ei! Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Da kommt ein Mann in der Redaktion einer Zeitung und sagt zu dem Redakteur, gehen Sie bitte, ich möchte gerne eine Heiratsannonce aufgeben. Sagt er, sehr gern. Einspaltig oder zweispaltig? Sagt er, was, das gibt's auch. Ja? Da fahren zwei Toreros mit einem Wagen durch Madrid. Auf einmal sind sie am Menschenauflauf, ein Haus brennt. Die rennen alle zwei hin, schreit im achten Stock eine Frau, retten Sie mich! Der eine reißt seinen roten Mantel auf und sagt, halt auf! Springen Sie! Die springt da, wie so ein Meter über den Mantel ist, sagt sie, pst, alle! Alte Kenner singt noch ein altes italienisches Volkslied mit Tralala. Hey! Geht's, Meister? Geht's? Stasera in una via sono matato, te lo dirò. Colonero! Colonero mi stretto in noi faccio, mi affanno mio. Mi fanno do, mi flesso do, io! Colonero, ventre faccio, tre facci, in la che sta. Irofia! Oh non di cuore appresso, non da strughi, arriva tua. Arriva ma. Lesti, lesti, Piemonti am Sola. Lesti, lesti, Piemonti am Sola. Escoli, escoli, escoli, escoli, escoli, escoli. Piemonti am Sola, con i colli, con i colli. Greste, greste, mi da Augsburg a Santa. Con i colli, con i colla, con i colli, con i colla. Piemonti am Sola, con i colli, con i colli. Langsam zum Schluss zugeht bei uns. Ich möchte nur ganz gern ein kleines Wiener Lied vorsingen und spielen, und zwar ein Wiener Lied von uns selbst verfasst. Was ist schon wieder gestohlen? Es ist vom Text her ein bisschen melancholisch, aber es passt ganz gut jetzt. Ja, schon drin. Glaube ich, wenn Sie noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht kurz. Der Vater hat gesagt, Bur zu mir. Wenn's das leisten kannst, genieß dein Leben ganz unbeschwert, dass die nicht einmal schwanz. Denn eins ist klar, ich weiß von mir, einmal kommt der Tag, du schaust den ganzen Weg zurück und stößt der Dach die Frage. Warum muss man aufhören? Wann's am schönsten groß ist, ist wo's am Jäsch schmeckert, da gibt's da einen Riss. Bei dem einen recht langsam, beim anderen schneller muss gehen. Das Rau, das dreht sich, erst auf einmal gleich stehen. Wann's dann nun so stramm bist und alltags ist gewiss, einmal musst du aufhören, wann's am schönsten Grund ist. Der Doktor hat gesagt, lieber Herr, jetzt ist mit allen Schluss. Mit den Puppen und mit Alkohol, sonst gibt's noch mehr Verdruss. Sie haben nämlich in ihrem Leben zu viel schon konsumiert. Da sag ich drauf, Herr Doktor, sag sie mir, wo haben denn Sie probiert? Jetzt, warum muss man aufhören, wann's am schönsten Grund ist? Jetzt, wo's am ersten meckert, da gibt's da einen Riss. Bei dem einen recht langsam, beim anderen schneller muss gehen. Das Rau, das dreht sich, auf einmal bleibt stehen. Wenn's da nun so so schramm bist und auch das ist gewiss. Amor muss da